Er stieg langsam hinab, ohne sich zu beeilen, tief ergriffen, erfüllt von einem einzigen, neuen, unermesslichen Gefühl, das als volle und mächtige Lebenswelle über ihn gekommen war. Ein Gefühl, das dem eines zum Tode Verurteilten gleichen mochte, dem man unerwartet die Begnadigung mitgeteilt hat. Auf der Treppe überholte ihn der Priester, der nach Hause ging. Raskolnikow ließ ihn schweigend an sich vorübergehen und wechselte mit ihm einen stummen Gruß. Als er aber die letzten Stufen hinabschritt, hörte er eilige Schritte hinter sich. Jemand wollte ihn einholen. Es war Polenka. Sie lief ihm nach und rief: hören Sie doch! Sie kam die letzte Treppe herab und blieb eine Stufe über ihm stehen. Ein schwaches Licht drang vom Hof herein. Raskolnikow schaute in das magere, aber liebe Gesichtchen des kleinen Mädchens, das ihm zulächelte und ihn strahlend ansah, offen, wie Kinder es tun. Sie war mit einem Auftrag gekommen, der ihr selbst sehr zu gefallen schien. »Sagen Sie, wie heißen Sie denn? Und wo wohnen Sie denn?« fragte sie ihn eilig mit atemlosem Stimmchen. Er legte beide Hände auf ihre Schultern und blickte sie glücklich an. Es tat ihm wohl, sie anzusehen. Er wusste selbst nicht, warum. »Wer hat dich mir nachgeschickt?« »Schwesterchen Sonja hat mich geschickt«, antwortete das kleine Mädchen und lächelte noch freundlicher. »Das habe ich mir gedacht, dass Schwesterchen Sonja dich geschickt hat. Mama hat mich auch geschickt. Als Schwesterchen Sonja mich schickte, kam Mama auch und sagte: Ja, lauf schnell, Polenka.« »Liebst du dein Schwesterchen Sonja?« »Ich liebe sie mehr als alle anderen«, sagte Polenka mit einer ganz besonderen Festigkeit, und ihr lächelndes Gesichtchen wurde plötzlich ernst. »Würdest du mich auch lieben können?« Anstatt einer Antwort näherte sich ihm das Gesicht des Kindes und die kleinen Lippen streckten sich ihm zum Kuss entgegen. Ihre Ärmchen, streichholzdünn, umschlangen ihn kräftig, ihr Kopf senkte sich auf seine Schulter. Und das kleine Mädchen fing leise zu weinen an und presste sich mit ihrem Gesicht immer fester und fester an ihn. »Papa tut mir so leid«, sagte sie nach einer Weile, hob ihr verweintes Gesichtchen in die Höhe und wischte sich mit den Händen die Tränen ab. »Wir haben jetzt immer Unglück«, fügte sie unerwartet hinzu, mit jener gesetzten Miene, die Kinder übertrieben nachzuahmen suchen, wenn sie wie die Großen sprechen wollen.